stille Nacht, heilige Nacht. Hey, Andi, alter Junge, hast da ganz schön weit gebracht. Sitzt alleine auf der Straße, hast voll offen und dich geklammert an eine Phrase, die du Familie hast genannt. Doch einer, der aus dem Knast kommt, wird als Sohn nicht anerkannt. Heute ist Weihnachten, Fest der Liebe und der Freude. Doch dies gibt es nur für solche Leute, die aus heuchlerischen Gründen in die Kirche gehen und dabei die Verlorenen dieses Landes übersehen. Für die gilt, jeden Tag zu überstehen und letztendlich nur zu tief in die Flasche sehen. Einmal in der Gosse und dein Leben ist verloren. Und für dich wird dann zu Weihnachten kein Jesuskind geboren. Du bist halt nur ein Penner, doch mit menschlichen Werten, nicht mit Autotelefon und Pferdestärken. Geben wir's dazu, für uns zählt nur der Gabentisch. Qualitätsgeprüft und marktwirtschaftlich frisch. Ja, Andi, was nun? Auf was kannst du noch hoffen? Frierend auf der Straße, total besoffen. Von Weihnachten existiert bei dir nur noch ein Traum. Stinkend läuft aus deinem Mund der Rest von Bierschaum. Du denkst, das ist halt eine Schicksalsmacht. Keine Heilige, sondern eine einsame Nacht. Stille Nacht, heilige Nacht. Jedes Haus voller Glanz, so welche nicht der Bart. Fette Brat in den Röhren, lasst euch putzen und sich stören. Was geht da euch denn an? Der Rest der Welt, ihr habt's ja nicht. Und nur euer Glück, das zählt. Ja, Andi, alter Junge, hast doch längst schon kapiert. Kein Mensch hat sich den Dreck, wenn dein Arsch hier erfriert. Jeder lebt sein eigenes Leben, da fehlt wenig Verlangen. Doch im Vergleich zu einem Kind konntest du es nie erlernen. Dein Geschenkspaket ist deine Plastikflasche, dein Präsent als ich selbst. Eine volle Wodkaflasche, der Hashtag in dir auf, wenn du all die Freunde siehst. Während du wie ein Stück Scheiße an der Botschakarte kniest. Andi, wie soll ich sagen, wie soll ich dir erklären? Bist du mal das Letzte, kannst dich nicht dagegen wehren. Da die Welt bewohnt mit Menschen, hättest du noch eine Chance. Doch auf diesem Scheißplaneten regier du mal die Ignoranz.